Do la parola al professor Hammerstein, che ringrazio con particolare calore perché lui è, possiamo dire, un vecchio amico dell'Istituto Storico Italo-Germanico ed è una delle nostre migliori rappresentanze in Germania. È professore di storia all'Università di Frankfurt, è notissimo per i suoi studi su questi argomenti e, come dico, appunto, noi speriamo che con lui la collaborazione possa continuare anche in futuro e per intanto parli pure. Grazie. Wie Schiera schon sagte, fühle ich mich als Freund des Instituts und war auch bereit, diesen Vortrag zu übernehmen. Als ich dann anfing zu arbeiten und an den Vortrag ging, merkte ich, dass dieses Thema eigentlich nicht zu behandeln ist oder von mir. Dennoch will ich es versuchen. Man kann das ja verschieden auffassen, was das Moderne in den Wissenschaften des 19. Jahrhunderts sei. Ich habe mich entschlossen, zwei Argumentationsstränge zu verfolgen. Zum einen bedeutet das, dass man ein wenig auf die Entwicklung der Universitäten schaut und zum anderen die Entwicklung der Wissenschaften. In Deutschland geht das auch, wie schon in der frühen Neuzeit, im 19. Jahrhundert nach wie vor zusammen. Ich darf dazu ein Zitat von Savigny an den Anfang stellen. 1832 schrieb er: Eine zweite Eigentümlichkeit unserer Universitäten steht mit dem wissenschaftlichen Zustand der Nation in enger Verbindung. Bei keinem anderen Volk fällt ein so bedeutender Teil der gelehrten Tätigkeit überhaupt den öffentlichen Lehrern anheim, und zu allen Zeiten haben es sich deutsche Gelehrte vom ersten Rang zur Ehre gerechnet, als Professoren an Universitäten, oft selbst an kleinen Universitäten, zu wirken. Das bezeichnet exakt diesen Zusammenhang, der ein ganz typischer für die deutsche Wissenschaftsgeschichte ist. Sie werden also auch im 19. Jahrhundert ausschließlich, kann man sagen, an Universitäten betrieben. Erst ganz gegen Ende des Jahrhunderts kommt es auch vor, dass in der Großindustrie Laboratorien entstehen. Für die deutsche Universität nun im 19. Jahrhundert ist die Gründung Berlins beispielgebend. Das Berliner Modell, also das Humboldtsche Modell, steht beispielhaft für die weitere Entwicklung. Die meisten Universitäten schließen sich diesem Modell an. Das bedeutet auch, dass nunmehr die größte und sie glaubt auch die wichtigste Fakultät zu sein, die philosophische Fakultät ist. Die alte artistische Fakultät hat sich geändert. Sie ist nicht mehr Hilfswissenschaft für die eigentlichen Wissenschaften, Theologie, Jurisprudenz und Medizin, sondern sie beansprucht, die zu sein, die die Wahrheit verwaltet. Sie besitzt im 19. Jahrhundert im Allgemeinen über ein Drittel der Lehrstühle an einer Universität. Das können 30-40% etwa sein. Und in ihr ist auch die rascheste Entwicklung zu erkennen. Freilich darf man dabei nicht vergessen, dass ja in der philosophischen Fakultät auch im 19. Jahrhundert die Naturwissenschaften noch mit dabei sind. Wie in der alten Artes-Fakultät ist das noch nicht getrennt. Erst 1863 kommt es dazu in Tübingen, dass sich eine naturwissenschaftliche Fakultät eigens etabliert neben der philosophischen. Wie gesagt, eine starke Entwicklung in der ersten Hälfte des Jahrhunderts dieser philosophischen Fakultät. Juristen, Theologen, auch die Mediziner werden davon weniger berührt. Hier eine große Spezialisierung, Dort, bei den Juristen und Theologen, bleibt es noch üblich, dass ein Professor alle Materien lehrt, die in diesem Fach gelehrt werden können. Nun, diese Entwicklung hin zu mehr Spezialisierung wird an deutschen Universitäten sehr stark von jungen Gelehrten betrieben, sogenannten Privatdozenten. Es wird üblich im 19. Jahrhundert, dass die gelehrte Laufbahn das voraussetzt, was ja noch bis heute in den deutschen Universitäten ist, eine Habilitation. Und wie ich hörte, ist das jetzt auch hier in Italien eingeführt worden, oder das wird versucht, das einzuführen. Also junge Gelehrte haben die Möglichkeit, sozusagen ihr Steckenpferd zu reiten. Und das bedeutet, dass sie die Spezialisierung vorantreiben. Das war vor allem dann sehr wichtig innerhalb der Naturwissenschaften, begreiflicherweise, weil hier die einsetzende Entwicklung entscheidende Impulse bekam. Doch das Gleiche gilt für die Medizin. Da entstehen Augenärzte, Zahnärzte, Hals-, Nasen-, Ohrenärzte. Das ist ja etwas absurd, nicht wahr, dass man ein Ohr als Lebensinhalt erklärt, aber es ist ganz wichtig, wenn man davon betroffen ist. Das werden also eigene Disziplinen, die durch jung Habilitierte vorangetrieben werden und vor allen Dingen es diesen jungen Leuten ermöglichen, nachzuweisen, dass sie von Nutzen sind und dass es vielleicht auch sinnvoll ist, sie in den Kanon der Wissenschaften mit aufzunehmen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur eine Entwicklung der Naturwissenschaften und Medizin, das ist auch in der philosophischen Fakultät zu sehen. Auch hier konnten sich Spezialisten auf Dauer zu Vertretern eines neuen und nunmehr anerkannten akademischen Faches entwickeln. Da entstand die Geographie zu Ende des 19. Jahrhunderts als Wissenschaft, das gibt sie ja vorher nicht. Es gibt die Pädagogik als Wissenschaft. Plötzlich, auch zu Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt philologische Disziplinen, Lehrstühle für Indogermanistik, völlig undenkbar früher. All das entsteht also gleichsam durch Zellteilung. Das hängt mit einer bestimmten Entwicklung zusammen. Die Vorstellungen Hegels, der so weit vorgetriebene Historismus, bei Hegel, falls Herr Mulack mir nachsieht, dass ich das einmal so nenne, konnte und wurde zu einer Art Relativismus fortentwickelt. Das war nicht notwendigerweise so, aber konnte. Das hieß, dass auf Dauer im Grunde nahezu alles zur Wissenschaft erklärt werden konnte. War nur jemand vorhanden, der an einer bestimmten Sache Interesse bekundete, konnte er dieses Interesse, immer vorausgesetzt, es führte zu scheinbaren Erfolgen, zur Wissenschaft erklären. Es gab nicht mehr, nach Hegel, die ältere Werthierarchie des Wissens aller Dinge. Das gibt es im 19. Jahrhundert nicht mehr. Was seit Aristoteles den Wissenschaftsbegriff bestimmt hatte, ist durch den deutschen Idealismus überholt worden. Das hat nun wichtige Folgen für die Entwicklung des Wissens selbst. Das erklärt vorab den Siegeszug der angewandten Wissenschaften. Es erklärt auch die Fortschrittseuphorie des 19. Jahrhunderts. Das Jahrhundert, das meinte, dass es ihm gelänge, die Rätsel der Welt zu entschlüsseln. Auf allen Gebieten. Immer feinere, speziellere und ausgefeiltere Kenntnisse standen zu erwarten, sodass dem Fortschreiten der Menschheit hin zu mehr Vervollkommnung und besserem Leben keine unüberwindlichen Hürden mehr entgegenzustehen schienen. Wieder ein Zitat, diesmal aus der Mitte des Jahrhunderts, 1866, von Anton Dorn, also aus der Familie, die dieses neapolitanische Institut, ist mir der Name entfallen, ich habe es nicht auf Meeresbiologische Institut, vielen Dank, gegründet haben. Sehr sehenswert mit diesen schönen Fresken. Jawohl, von, ja. Also hier ein Zitat. Er schreibt da in einem Brief an einen Freund: Manchmal schwindelt mir, wenn ich bedenke, in welchem Zeitalter der Revolution wir leben. Geologie, Morphologie, Physiologie, Anthropologie völlig reformiert. Geschichte in Geburtswehen, um ein neues Kleid anzuziehen. Nationalökonomie und Statistik eben geboren, Meteorologie eben geschaffen und zu alledem noch das Dämmerungslicht eines universell wissenschaftlichen Bildungsideals, das in vielen jungen und schon auch in vielen alten tonangebenden Köpfen wieder auflebt. Wenn das nicht gärendes Zeitalter ist, dann hat's noch keines gegeben. Das bezeichnet, grosso modo, das, was ich damit meinte. Also eine Spezialisierung, eine Ausbreitung, immer mehr Fächer, immer bessere Entschlüsselung der Welt. Vorangetrieben, wie ich sagte, zumeist durch junge Gelehrte, Privatdozenten, oder auch bei vielen Fächern wird zunächst ein Extraordinariat eingerichtet, bis ich das sozusagen bewährt habe. Und das fand man sehr sinnvoll, genauso wie die enorme Hierarchisierung der Universität, die dadurch eintrat. Da gab es den Ordinarius, der kam vor dem lieben Gott eigentlich noch, und dann kommt die ganze abgestufte Vielfalt der kleinen und kleinsten Gelehrten und Assistenten und so. Also Assistenten gab es da damals noch nicht, aber im Prinzip fand man das notwendig für den Fortschritt. Ignatiastro stellte 1896 fest, ich zitiere wieder, das Gedeihen neuer Richtungen in der Wissenschaft kann zuweilen davon abhängen, dass einige wenige opferwillige Vertreter sich bereit finden, in der freien Lehrtätigkeit des Privatdozenten diese Richtung jahrelang unausgesetzt zu vertreten und sie schließlich zur Anerkennung zu führen. Die Folge davon für die Universitätsgeschichte Deutsche war, dass ab 1870 Nicht-Ordinarien immer stärker die Entwicklung neuer Disziplinen, auch Verbesserung älterer, bewirkten. Sie erhielten auch innerhalb der Universitäten ein größeres Gewicht, wurden zugleich freilich auch zu einem inneruniversitären Problem. Das führte uns aber zu weit, das hier näher darzustellen. Dies als allgemeine Vorausbemerkungen dann zu dem, was nun darzustellen steht, wie das Moderne innerhalb dieser Entwicklung während des 19. Jahrhunderts begriffen wurde. Ich habe nun oder musste nach dieser Entwicklung gleichsam drei Phasen unterscheiden. Dabei darf ich sogleich erwähnen, dass ich eigentlich die Zeit nach 1870, nach der Reichsgründung, nicht mehr recht mit behandle, weil hier gleichsam eine qualitativ neue Entwicklung einsetzt, die dann ins 20. Jahrhundert überleitet. Da kommen neue und wichtige Strukturen, die ich hier nicht mehr berücksichtigen kann. Die neue politische Ordnung des Kaiserreichs, das neue Selbstverständnis, das politische Selbstverständnis in Deutschland, hatte auch Rückwirkungen auf die Entwicklung der Wissenschaften. Die erste Phase, mit der ich beginne, und das dürfte die bekannteste sein, auch außerhalb Deutschlands, ist die des idealistischen, neoklassizistischen Bildungs- und Kulturideals. Die Zeit also des deutschen Idealismus oder die der Klassik oder auch der Romantik, wie immer man sie nennen will, um einige Stichworte dieser Art zu erwähnen. In diese Zeit hinein fiel die Gründung der Universität Berlin. 1810, die paradigmatisch das zeigt. Sie entspricht dieser Gesinnung genau. Kurz zuvor war auch die Universität Jena sehr wichtig gewesen, wird aber dann von dort ist Fichte, den wir dann morgen zu unser aller Vergnügen kennenlernen dürfen, tätig unter anderem, bis er dann auch nach Berlin ging. In Berlin vollzog sich der grundlegende Wandel im Verständnis der Wissenschaften und Universitäten, der das 19. Jahrhundert so entschieden von den früheren Jahrhunderten der Wissenschaftsgeschichte unterscheiden sollte. Die Universitäten wurden auf Forschung verwiesen und festgelegt. Es galt nicht mehr als möglich wie bisher, dass sie den wissenschaftlichen Kosmos erklären und darlegen, der in sich als abgeschlossen galt. Und es genügte für einen Professor, wenn er sozusagen bis an den Rand dessen, gleichsam enzyklopädisch in seiner Wissenschaft, das erklärt. Nun ist das neu. Humboldts Auftrag, das Forschen als etwas nie Beendetes, immer Offenes, als Werden, nicht als bereits Gewonnenes zu betrachten, änderte die Gelehrsamkeit und die Auffassung von ihr grundlegend. Und das gab den Universitäten ein neues Selbstverständnis. Dementsprechend beanspruchte, ich sagte es schon, die philosophische Fakultät nach den vielen Jahrhunderten, wie es die Philosophen sagten, missbräuchlicher Indienstnahme durch die sogenannten höheren Fakultäten nun ihrerseits die bestimmende und wegweisende zu sein, diejenige, die die Dinge auf den Begriff brächten. Der Philosoph war nunmehr der Weise und der Gebildete. Die Vertreter der höheren Fakultäten, Juristen, Mediziner, also auch Theologen, die galten als Praktiker, die wurden als Handwerker angesehen, was sie in gewisser Weise ja auch sind, so nötig das ja ist. Es sind nutzbringende Spezialisten. So meinte man in dieser Phase. Es spielte dabei keine Rolle nebenbei bemerkt, dass die Philosophen sich ihrerseits vehement bekriegten, wer das richtige philosophische System verträte. Der Anspruch war davon nicht berührt. Ein weiteres Moment, auch für die Philosophie, war von großer Bedeutung, dass damals ja im Zuge der politischen Entwicklung, der geistigen, ein immer stärkeres historisches Denken sich bemerkbar machte und als Methode angewandt wurde. Die Historie musste dazu dienen, die Gegenwart, den eigenen Standpunkt zu legitimieren, das zu tun, was ja immer noch zumindest Teil unserer Bemühungen ist. Das geschieht also in dieser ersten Phase, über die ich dann noch was sagen werde, wie sie die Moderne begreift. Eine Ablösung von dieser idealistischen, neoklassischen Auffassung findet mehr oder weniger, das ist ja nie auf ein Jahr festzulegen, so ab 1830 etwa statt. Das ist die Zeit des Vormärz, wie es in Deutschland heißt, die bis in die 40er Jahre etwa reicht. Da ist dann das Ereignis in Deutschland der Paulskirche, also der 1848er Revolution, die nicht zuletzt für die institutionelle Entwicklung der Universitäten in Deutschland eine Änderung bringt, da wichtig ist, weniger direkt für die Änderung des wissenschaftlichen Selbstverständnisses. In dieser Zeit machen sich Tendenzen bemerkbar, die dann vehement nach 1850 umgesetzt werden. Und zwischen 1850 und 1870 wäre sozusagen dann eine dritte Phase zu erkennen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass zunehmend die naturwissenschaftlichen, die medizinischen und technischen Disziplinen das Denken von dem, was Wissenschaft eigentlich sein solle, mitbestimmten, in Konkurrenz traten zu dem gleichsam monopolartigen Anspruch der Geisteswissenschaften, zu erklären, was Wissenschaft, was Universität, was Wahrheit sei. Es kommt in dieser Zeit ab 1850 auch zu einem rapiden Ausbau der Universität, zu einem Wechsel. Harnack nennt das dann später in einem berühmten Aufsatz die Universität als Großbetrieb, also gleichsam als Industrie. Das ist natürlich eben hauptsächlich Medizin und Naturwissenschaften, wo das ja nötig ist. Es werden überall neue Institute gebaut, es werden Seminare eingerichtet, Krankenhäuser, Laboratorien. Die Wissenschaften und Universitäten nehmen ihren Weg in die Moderne, wie man sagt. Wenn der in den ersten beiden Phasen vehement geäußerte Anspruch, die Universitäten und Wissenschaften hätten politisch führend und auch politisch maßgebend zu sein, zunehmend der Vergangenheit angehörte, nach 1848 war das eigentlich vorbei, so beanspruchten sie und durften es auch beanspruchen, geistig für die Deutschen entscheidend, stilbildend, maßgebend zu sein. Die Universitäten werden nun, und zwar noch vor den Bibliotheken und Museen, auch vor den Theatern, die hehren Tempel der Bildung und des Wissens. Rein äußerlich kann man das sehen durch die vielen Bauten, die dieser Art und Bauprogramme, die errichtet wurden. Die Universitäten sind häufig, und das nicht nur in Deutschland, werden auf Hügeln in der Stadt gebaut, kommen monumentales Ansehen, barocke Formen oder auch gotisierende Formen, wie immer man das will. Ich will Ihnen dazu auch ein Zitat, wenn ich es finde, vorlegen. Irgendwo müsste es sein, ja. 1880, auch ein Professor in einem Brief schreibt, in keinem anderen Land der Welt sind den Naturwissenschaften Paläste und Tempel errichtet worden, wie sie in Deutschland allerwärts auf den Universitäten erstanden sind und noch erstehen. Und ein anderer, na, das wird sonst zu viel, nein, lassen wir das lieber. Zurück zur ersten Phase. Die Berliner Universität und die Geschichte der Wissenschaften in der Zeit werden bestimmt vorab von den Erfahrungen der französischen Revolution, der Abwehr der napoleonischen Hegemonieversuche, den Befreiungskriegen, all das, was ja hier auch schon in den letzten beiden Tagen mehrfach besprochen wurde. Der deutsche Idealismus, Fichte, Schelling, Hegel sind damals bestimmende Dinge. Es entsteht ein neuer Begriff des Individuums, flankiert auch durch die Dichtung, Sturm und Drang, der Geniekult, das der Stürmer und Dränger und auch der jungen Klassiker, dann auch der Romantiker gehört hierher. Das wird damals sozusagen emphatisch empfunden und zugleich gekoppelt mit dem Begriff der Freiheit, die genauso emphatisch gesehen wird. Individuum und Freiheit sind gleichsam Leitbegriffe für lange Zeit hinaus. Sie stehen nicht nur gegen den Absolutismus, gegen die Pfaffenherrschaft, gegen Fremdherrschaft, gegen die Franzosen, sondern wandten sich auch intern dagegen, überhaupt eine Begrenzung erfahren zu müssen. Auch die Wissenschaft muss individuell sein, muss frei sein. Nicht von ungefähr wurde ja durch Hegel der Gang der Weltgeschichte als die Entwicklung hin zu dieser Freiheit zur Selbstbestimmung des Individuums interpretiert. Schleiermacher bringt das, er hat eine berühmte Schrift über Universitätsreform geschrieben, in diesen gelegentlichen Gedanken von den Sitten der Universität sehr deutlich zum Ausdruck. Da schreibt er, dass, ich zitiere, auch die mindeste Spur von Zwang, jede noch so leise bewusste Einwirkung einer äußeren Autorität verderblich sei, denn je mehr sich der Geist der Wissenschaft regt, desto mehr wird sich auch der Geist der Freiheit regen. Und das bleibt Glaubenssatz für das 19. Jahrhundert. Die Notwendigkeit, die eigene Situation historisch abzuleiten und zu legitimieren, ich sagte es, führte dazu, dass die bereits während der Aufklärung gewonnenen Vorstellungen der Entwicklung der Menschheit, Herr Mulak hat es ja gestern auch an der Entwicklung der Gleichgewichtsidee gezeigt, dass die nun noch vertieft und mit sozusagen innigerer Emphase neu begründet wurde. So werden auch bereits ältere Vorstellungen, insbesondere der Aufklärung, in der Aufklärung übliche Vorstellungen neu formuliert und neu interpretiert. Man greift da beispielsweise auf die Reformation zurück, um zu bestimmen, was in Deutschland das Deutsche ausmache. Denn es ist ja auch nicht zu vergessen, in dieser Zeit ist der Nationalstaatsgedanke vehement und wichtig. Da entsteht die Vorstellung eines Volksgeistes. Jedes Volk hat in seiner Geschichte ablesbar seinen eigenen Geist. Die Deutschen haben da eine Deutschheit oder wie das Neuhochdeutsch heißt, ihre Identität zu finden. Man findet und sucht auf diesem Weg, wie man formuliert, die Vorformen der Moderne oder den Beginn der Moderne. Und hier hat auch natürlich wieder Hegel eine wichtige Rolle gespielt. Er bringt das der Zeit Evidente gleichsam begrifflich zum Ausdruck. Ich darf Hegel zitieren. In der Vorrede zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820 schreibt er: Es ist ein großer Eigensinn, der Eigensinn, der dem Menschen Ehre macht, nicht in der Gesinnung anerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken gerechtfertigt ist. Und dieser Eigensinn ist das Charakteristische der neueren Zeit, dass sie also durch den Gedanken sich rechtfertigt. Und dieses Eigentümliche, das ist das eigentümliche Prinzip des Protestantismus. Was Luther als Glauben im Gefühl und im Zeugnis des Geistes begonnen, es ist dasselbe, was der weiterhin gereifte Geist im Begriffe zu fassen und so in der Gegenwart sich zu befreien und dadurch in ihr zu finden, bestrebt ist. Hegel schreibt ein unmögliches Deutsch, aber ich hoffe, Sie haben ungefähr verstanden, was er sagen will. Nämlich Geist, Selbstdenken, Freiheit, Autonomie. Also die Schlüsselworte des 19. Jahrhunderts, das ist die Reformation. Da beginnt das. Sie ist der Aufbruch der Befreiung des Menschen zum Verständnis und Verstehen der Welt und der Schöpfung im begrifflichen System. Luther wurde in dieser Zeit immer mehr zur Zentralfigur. Selbst für die deutschen Katholiken habe er, so schildert es Gustav Freytag in den Bildern der deutschen Vergangenheit 1859, das wahre Selbstverständnis deren Deutsches gebracht. Luther habe nämlich, ich zitiere Gustav Freytag, dem gemeinsamen Grunde aller deutschen Bekenntnisse, unseren tapfern, frommen, ehrlichen Innerlichkeit so gewaltigen Ausdruck gegeben, dass in Lehre und Sprache, in bürgerlicher Ordnung und Sittlichkeit, in den gemütlichen Neigungen des Volkes, in Wissenschaft und Dichtkunst so viel von seinem Wesen übrig geblieben ist, woran wir alle noch mit teilhaben. Also auch die Katholiken. Also weit über eine religiöse Neuerung hinaus wurde Luther und der Reformation zuerkannt, dass Moderne den deutschen Nationalcharakter, die deutsche Sprache geprägt zu haben. Gustav Freytag konnte volkstümlich solcher Art argumentieren, weil seit dem frühen 19. Jahrhundert diese Auffassung in den Wissenschaften verbindlich formuliert worden war. Ich zitiere nochmals Hegel, und das stimmt ja auch, kann man sofort hinzufügen, 1832 in der Religionsphilosophie. Zitat: Es ist unendlich wichtig, dass dem Volk durch die lutherische Bibelübersetzung ein Volksbuch in die Hand gegeben ist, worin sich das Gemüt, der Geist auf die höchste, unendliche Weise zurechtfinden kann. In katholischen Ländern ist darin ein großer Mangel. Dort ist die Bibel das Rettungsmittel gegen alle Knechtschaft des Geistes. Hegel folgt hier einer Überzeugung, die auch die Brüder Grimm, ganz wichtig für das deutsche Selbstbewusstsein bis hin zur Erziehung der Kinder, formuliert hatten. Die hatten die erste verbindliche deutsche Grammatik verfasst, 1822 veröffentlicht, das Deutsche Wörterbuch, ein ganz wichtiges Unternehmen. In der Vorrede zur deutschen Grammatik schrieb Jakob Grimm, Jakob und Wilhelm, zitiere, Luthers Sprache muss ihrer edlen, fast wunderbaren Reinheit auch ihres gewaltigen Einflusses halber für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprachniedersetzung gehalten werden, wovon bis auf den heutigen Tag nur sehr unbedeutend, meist zum Schaden der Kraft und des Ausdrucks abgewichen worden ist. Man darf das Neuhochdeutsche in der Tat als den protestantischen Dialekt bezeichnen, dessen Freiheit atmende Natur längst schon ihnen unbewusst Dichter und Schriftsteller des katholischen Glaubens überwältigte. Das führte natürlich dazu, nur um das in Parenthese einzufügen, dass es keine katholische Dichtung gibt, dass es Dichtung dafür, die für einen Germanisten geben konnte. Das brauchte sehr lange, bis man das entdeckt. Auch die Barockdichtung wurde dementsprechend eigentlich oder konnte nicht recht gewürdigt werden. Kurzum, Luther und die Reformation eröffnen die Moderne. Sie bestimmen den deutschen Geist und die deutsche Wissenschaft, die ja sehr, wie ein Siegeszug damals ja auch antritt, darf man nicht vergessen. So wird es zu einem der selbstverständlichen Glaubenssätze, dass eigentlich die Wissenschaft in Deutschland protestantisch sei. Auch darüber haben wir ja gestern schon kurz gesprochen. Nicht-Protestanten, vor allem Katholiken, wurde letztlich nicht die Fähigkeit zugemessen, wissenschaftlich zu denken, denn nur allein im Protestantismus könne Freiheit und individuelle Haltung dazu führen, Wissenschaft zu treiben. Wieder eine kleine Anmerkung. Wissenschaftspolitisch hat das für die Geschichte der deutschen Universitäten eine außerordentliche Wirkung gehabt. Ich kann das nicht näher Ihnen vorführen, nur darauf verweisen, dass es für Katholiken und Juden, die es ja dann auch gab im 19. Jahrhundert, nahezu unmöglich war, an deutschen führenden Universitäten eine Karriere zu machen oder gar ein Ordinariat zu bekommen. In gewisser Weise haben die gelehrten deutschen Katholiken dieses Diktum akzeptiert. Sie haben Gegenvereine gegründet und damit bewiesen, dass das ja besteht, um sich durchzusetzen, was trotz allem nicht ganz gelang. Es gibt das noch heute für uns in unserer wissenschaftsgeschichtlichen Tradition, wie ja auch in der politischen natürlich, nicht zu übersehen, dass die Glaubensspaltung hier ihre Folgen hat. Ich darf dazu in diesem Zusammenhang ein weiteres Zitat bringen von einem der führenden Theologen, protestantischen Theologen ist das dann natürlich immer, des späten 19. Jahrhunderts, Albrecht Ritschl. Der stellte zu einer Säkularfeier zur Geburt Luthers, einer Rektor an der Universität Bonn, wenn ich mich recht entsinne, hält er eine Rede und stellt da fest, ich zitiere, in dem Gebiete der Kultur nimmt der Staat die erste Stelle ein, auch bemerkenswert für einen Theologen des 19. Jahrhunderts eben. Demnach ist das Verständnis der christlichen Freiheit durch Luther, diese rein religiöse Idee, der Schlüssel für die Richtung, in welcher die weltgeschichtlichen Staaten seit mehr als 300 Jahren als Träger eigentümlicher Kultur ihren Gang genommen haben. Und nun, die zweite Bedingung aller Kultur, sehr deutsch, ist die Schätzung der Arbeit. Ein Italiener leuchtet das ja Gott sei Dank nicht immer so ein. Viel sympathischer. Also die Frage, wie weit das Italienisch noch ist. Also die zweite Bedingung aller Kultur ist die Schätzung der Arbeit. Auch hierfür hat Luther den Maßstab an die Hand gegeben, indem er jede gemeinnützige Arbeit, hoch wie niedrig, als den Stoff des regelmäßigen Dienstes gegen Gott anerkannt und der Treue im Beruf priesterlichen Charakter beigelegt hat. Soweit Ritschl. Und er hat damit 1883 das Selbstverständnis des modernen, bildungsbürgerlichen Kaiserreiches unbewusst topisch formuliert, wie ich meine. Während des 18. Jahrhunderts, beispielsweise bei Voltaire, aber auch bei vielen anderen aufgeklärten Denkern, war es ja üblich, auch, nicht zuletzt der Renaissance, den Schritt in die Moderne zuzuerkennen. Das kommt bei den deutschen Historiographen kaum mehr. Die große Ausnahme, aber sie wirkt dann nicht, wäre Jakob Burckhardt. Der entdeckt sie wieder, das ist wichtig, aber man findet dann den Niederschlag davon nirgendwo, wenn allgemein über den Eintritt in die Moderne innerhalb Deutschlands diskutiert wird. Das bleibt mehr oder weniger fest bei der Reformation. Die Renaissance ist auf dem protestantischen Selbstverständnis zu äußerlich. Die feiern, die freuen sich. Es ist ein ästhetisches Phänomen, während das deutsche Pfarrhaus lieber in der dunklen Kammer bei Kerzenlicht liest. Es ist eine literarische Kultur, die wir entwickeln. Wie gesagt, Burckhardt entdeckt das, aber es braucht lange Zeit, bis hier überhaupt gestritten wird, ob das möglich sei. Allein einige liberal gesinnte Männer anerkennen, dass die Renaissance und vor allen Dingen, wie formuliert wird, die Buchdruckerkunst eine wichtige Rolle gespielt habe, damit auch die Reformation komme. Der von mir nicht gut lesbar, aber ich kann nicht besser schreiben, angeführte Dahlmann entwickelt das beispielsweise, sein längeres Zitat, das ich nicht bringe wegen der Zeit und wir wollen uns ja nicht überstrapazieren und den lutherschen Arbeitsbegriff zu auch hier direkt nach Trient übertragen, so dass ich sofort zu einem anderen Autor gehe, der diese Vorstellung wiederum beispielhaft formuliert. Das ist der Jenenser in Jena, ein Philosoph, Jakob Friedrich Fries, der Zweite, der große Gegner der Hegelianer und der Hegelschen Schule in seiner Zeit, nicht von großer Wirkung, aber dann nach 1830, ab 1840, wird Fries ganz bedeutend, nicht zuletzt auch für die Entwicklung naturwissenschaftlicher Theorien. Der hatte das zusammengefasst in einem auch, Moment, wie hieß das, Politik oder philosophische Staatslehre. Bei Skera findet man da ja auch immer zureichend Hinweise, wo man bei unseren Autoren nachgucken muss. Da heißt es über die neue Zeit, heißt ein Kapitel. Ich zitiere. So ist es der Geist der Wahrheit, der in einseitig wissenschaftlichem Interesse vom Heidentum zum Christentum, zur Reformation, zur Aufklärung führte, so dass in den Idealen der Letzteren, also der Aufklärung, am bestimmtesten gleichsam nur die Einsicht zur Tugend erhoben, Wahrheit und Besonnenheit zum Zweck des Lebens gemacht wird. Neben diesem Geiste gehören die Ideen der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit für Gedanke und Staat, unter deren Herrschaft wir noch stehen. Fries lässt dann eine Hauptperiode der Menschheitsgeschichte mit Erfindungen wie dem Bücherdruck entstehen, weil das ermöglicht habe, dass zwischen den Menschen ein größerer Austausch von Gedanken und Ideen möglich sei. Zitiere wieder, die Menschheit rettiert, also tritt heraus, heißt das, zum ersten Male aus dem Kindesalter heraus, indem sie ihr weltbürgerliches Ganzes durchschauen lernt, aber eben dieses gegen das Weltganze als ein unendlich kleines eingegrenzt findet, und folglich Weltgeschichte und Menschengeschichte nicht mehr verwechseln sollte. Er nennt dann den Gebrauch des Schießpulvers, den Ausgriff nach Übersee, als in diesem Zusammenhang gehörend, und ich zitiere weiter, die Reformation befreit den Geist. Die Rückkehr in die Schule der Alten, Humanismus also, gibt der Geistesbildung eine veränderte Richtung. Die Wissenschaft schafft sich ihr neues Recht. Die neue Zeit beginnt also Peter Propter um 1500. All das gehört zusammen. Einige wenige Abschnitte später erläutert er diesen Punkt nochmals genauer und ich kann es mir nicht versagen, auch das Zitat Ihnen bekannt zu geben. Die wahre bewegende Kraft im politischen Leben der neuen Zeit ist aber der Protestantismus. Da kommt der eben freie neue Geist. Dieser Protestantismus lehnt sich notgedrungen mit revolutionärem Ungestüm gegen das Reich der Päpste und römischen Mönche auf. Folgerichtig hätten sich vorab die nordischen Länder dieser Bewegung angeschlossen. Ich zitiere wieder. Aber in den südlichen romanischen Ländern war der Geistlichkeit das liederliche Zölibat genehmer als der Zwang der Ehe. Prachtvoll für einen zwar deutschen Protestanten, wenn Sie an das deutsche protestantische Ehehaus und die lustvollen Ehen da denken, Pastorenhaus meine ich, dann ist das, aber der Arbeitsbegriff Luthers schlägt hier bis dahin durch. Er spricht von dem liederlichen Zölibat. Ich darf dann fortfahren im Zitat. Sie behielten, die Geistlichkeit, sie behielten meist die Masse des ungebildeten Volkes auf ihrer Seite und nur ein Teil der fleißigen Bürgerschaft folgte hier dem Protestantismus. Die Folge, die romanischen Länder sind auch industriell, wissenschaftlich unterentwickelt. Wenig später macht er dann freilich eine Konzession. Italien hat seinen Papst, seinen Himmel und seine schönen Frauen behalten. Aber seit dem Untergang der Legionen keinen Kriegsruhm wieder erworben. Avanti, kann man da nur sagen. Ja, ganz typisch, das sind Stereotypen, die im 19. Jahrhundert auch in Deutschland in Wissenschaft sozusagen immer wieder reproduziert werden können. Natürlich, der Humanismus, das wird anerkannt, ist eine wichtige, bedeutsame Vorstufe. Aber man sieht in Deutschland eben nicht, mit Ausnahme Jakob Burckhardts, dass die ästhetische Seite der Renaissance und die neue Form. Das kommt dann erst später, wenn man sich der ökonomischen Entwicklung zuwendet, die neue Form des Wirtschaftens in den Kommunen und ähnliches mehr. Nun, bei Fries kündigt sich andererseits schon eine Abwendung vom deutschen Idealismus, dem neoklassizistischen Bildungs- und Kulturideal, an. Um 1830 wird dann zunehmend auch eine Hinwendung zum Realismus, wie man sagt, zu einer Art populären Materialismus deutlich. Ein Mentalitätsumschwung ist unübersehbar. Es kommt eine neue Naturphilosophie, nicht mehr so wie bisher bei den Idealisten, die darüber nachgedacht haben, wie die Natur sein sollte, sondern man wendet sich wirklich den Dingen unmittelbar selbst zu. So wie um 1830 ein Medizinprofessor das formulierte, galt das auch für viele andere wissenschaftliche Bestrebungen, die sich nun neu verstanden. Er sagte, man resoniert zu viel, man beobachtet zu wenig. Hier kommt nun ein Umschwung. Angesetzt schon, begonnen im Idealismus, um 1830 aber immer schärfer zugespitzt. Es wird jetzt legitim, auch für einen Gelehrten, sich dem Besonderen zuzuwenden. Nicht mehr nur das Allgemeine ist gefragt. Erfahrungswissenschaft, die früher im strengen Sinne nicht existieren konnte, eigentlich eine Contradictio in adjecto war, kann nun betrieben werden. Galt bis dahin, so könnte man sagen, der alte Satz, tuns cotus, de singularium non est scientia. Nur das Allgemeine ist, nach Aristoteles, Wert einer Wissenschaft, das andere ist kontingent. Jetzt, wie gesagt, ändert sich das. Jetzt versucht man, die Realität in einer neuen Weise zu bestimmen und zu analysieren. Ein neuer Empirismus bestimmt die Wissenschaften und Universitäten. so wie es ein junger Medizinstudent aus seinem Studium in Heidelberg in dieser Zeit formuliert, kann man das verallgemeinern. Nicht nur, dass die Studenten immer mehr Zeit in den Krankenhäusern und Laboratorien zubrachten, weil es da, wie er sagte, stets etwas Neues, stets zu lernen gäbe. Da war stets zu tun, Knochenbrüche zu verbinden, Verrenkungen einzurichten und so weiter, sondern dass auch dort durch eine skrupulöse Behandlung der Wissenschaft man auf den Weg tatsächlicher Forschung geführt wird. Die deutschen Wissenschaftler lernten nun von den darin vorangegangenen Franzosen und Engländern, die in der Naturwissenschaft und Medizin uns voraus waren. Gründer der Medizin des 19. Jahrhunderts in Deutschland, dem wurde das während eines Besuchs der Universität Leiden mehr als deutlich. Er schrieb 1831 in einem Brief: Sehr viele Schätze habe ich in Holland, namentlich in Leiden und Utrecht, gesehen, wo ich einen Teil der letzten Ferien zubrachte. In Holland geschieht außerordentlich viel für die pathologische Anatomie, ein Zweig, in dem sich die Deutschen so sehr haben vorarbeiten lassen, weil es so vielen unserer gelehrten Ärzte unmöglich ist, Hippokrates, Galenus, Celsus zu verehren und zugleich fortzuschreiben. Was er damit sagen will, ist, dass immer noch die alten medizinischen Theorien und Lehrweisen die Universitäten bestimmen und verhindern. Mit Hippokrates kommt man zu keiner modernen Medizin. Da ist man im Westen weiter. Das wird nun zunehmend nach 1830 an Universitäten umzusetzen gesucht. Einher geht eine stürmische Entwicklung der Chemie. Die Botanik wird entwickelt, Zoologie. Beispielhaft hierfür ist als Gelehrter Justus Liebig, der an Wiedemanns Universität den Namen gegeben hat, der bezeichnenderweise in einer der kleinsten damaligen deutschen Universitäten in Gießen die Chemie sozusagen zum Durchbruch in den Universitäten führt, beispielhaft wiederum für die restliche Welt. Zwischen Geistes- und Naturwissenschaften drangen Lehren wie Anthropologie, Psychologie, auch Frühformen der Soziologie vor. Das kann man auch dann bei Hans Gera nachlesen. Überseeische Interessen führen damals dazu, dass beispielsweise auch die Geologie auf einen ganz neuen Fuß gesetzt wird. Es war inzwischen also gewiss, dass die Wissenschaftler etwas Genuines machen müssten, dass sie Beobachter sein müssten und dass sie zugleich die Verwalter und Entdecker einer bisher unbekannten Wahrheit, einer auch in der Natur liegenden, seien. Und von daher müsse ihnen eine hohe Wertschätzung zukommen. Zugleich verpflichteten sie sich auf ein neues Ethos, allein die Sache habe sie zu bestimmen. Ihre Tätigkeit selbst sei die vornehmste. Die wissenschaftliche Tätigkeit bedinge den Fortschritt, bedinge eine Besserung der Welt, die Entdeckung neuer Dinge, die Erfindung segensreicher Einrichtungen. Auf diese Weise verschob sich die Vorstellung des Modernen gleicherweise. Die Moderne wird nicht mehr zurückdatiert. Sie ist kein Durchbruch eines eingeengten Denkens, wie in der Reformation, sondern die Moderne ist die wissenschaftliche Tätigkeit selbst. Neue Erfindungen und Entdeckungen schienen das Moderne und der Fortschritt. Das setzte freilich immer voraus, dass entsprechend den erfahrungswissenschaftlichen Anforderungen vorgegangen werde, also auf induktivem Wege, wie die nachidealistische Philosophie formuliert. Paradigmatisch formulierte das Heinrich von Helmholtz, den habe ich Ihnen auch angeschrieben, der nicht unerheblich dazu beitrug, diese Vorstellungen gemeinverbindlich für viele deutsche Wissenschaftler werden zu lassen. Danach war, ich zitiere, echte Wissenschaft nichts anderes als eine methodisch und absichtlich vervollständigte und gesäuberte Erfahrung. Das genaue Gegenteil des aristotelischen Wissenschaftsbegriffs, wenn man so will. einer seiner Schüler und bedeutender Mann für die ganze Entwicklung auch der Heinrich Hertz, wie nennt man das, die moderne Elektrizitätswissenschaft oder so, also einer technischen Disziplin, das gehört zur Physik, ja, vielen Dank. Elektrophysik, vielen Dank, ja. Der formulierte das wiederum, ich will Ihnen das nur an solchen Beispielen zeigen, weil das ja so wichtig wurde für die Vorstellungen dessen, was Wissenschaft sei. Es ist die nächste und in gewissem Sinne wichtigste Aufgabe unserer bewussten Naturerkenntnis, dass sie uns befähigt, zukünftige Erfahrungen vorauszusagen, um nach dieser Voraussicht unser gegenwärtiges Handeln einrichten zu können. Das Verfahren aber, dessen wir uns zur Ableitung der erstrebten Voraussicht stets bedienen, ist dieses. Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, und zwar machen wir sie von solcher Art, dass die denknotwendigen Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Das ist die Form, in der der Naturwissenschaftler, der Techniker denkt, arbeitet, was gleichermaßen voraussetzt, dass immer ein Fortschritt sei. Und deswegen können wir die Zukunft berechnen. Ein Glaube, der uns ja langsam abhanden kommt, aber ganz bezeichnend für das 19. Jahrhundert dann ist. Also Naturbeobachtung, Wissenschaft aus Erfahrung setzten immer neue Erfahrung voraus. Die Wissenschaften werden nichts. Das hat ja schon Humboldt getan, aber zunehmend als Prozess begriffen, als fließendes. Es gibt keine Systeme der Wissenschaften mehr. Offenheit für die Zukunft, die in gewisser Weise gar verfügbar zu sein schien, wird das Entscheidende. Die Moderne war die Gegenwart und die Zukunft. Der historische Rückgriff wird uninteressant, und für diese Art des Denkens ist allenfalls das, was man im Englischen die Scientific Revolution of the 17th Century nennt, von Bedeutung. Galilei oder Bruno können da etwa für Ärzte oder Naturwissenschaftler als Unterhaltungsstoff dienen, ganz wichtig. Ab 1850 ist hier eine starke Entwicklung in Richtung einer Trennung der philosophischen von der naturwissenschaftlichen Fakultät die notwendige Folge. Man sieht das, da gibt es auch eine Entfremdung, wie man nunmehr sagt, der Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Ich weiß noch nicht damals, aber wie man das bald dann nennt. Es entstehen nun auch überall, wie ich schon sagte, eigene Seminare, Institute. 1869 beispielsweise das erste mathematisch-physikalische Institut, das an einer Universität eingerichtet wird. Also knapp 100 Jahren, wenn Sie überlegen, welche Entwicklung das genommen hat, ist das schon bemerkenswert. Man kann dann formulieren, wie das im 1850 in Heidelberg der Leiter eines chemischen Instituts tut, in Erwägung der außerordentlichen Bedeutung, welche die Chemie nicht nur als Wissenschaft für sich, sondern auch in ihrer Anwendung die landwirtschaftlichen und industriellen Lehrfächer der Polytechnischen Schule sowie für das bürgerliche Leben überhaupt zuerkannt werden muss, müssten diese Wissenschaften zunehmend und mehr ausgebaut werden, was dann der Fall ist. Nun, auch in den anderen, auch in den Geisteswissenschaften setzt eine solche Wendung ein. Es kommt ja, es hat ja Herr Mulak auch gestern gezeigt, wie dann ab nach 1850 die Realpolitik eine neue Vorstellung von Wissenschaft auch hier Platz greift. Auch hier eine zunehmende Spezialisierung, Verengung in manchen. Darin erblickt man natürlich auch eine Gefahr. Das kann gar nicht ausbleiben, dass immer größere Spezialisten und Spezialistentum dazu führt, dass der Fachsimpel, wie das auf Deutschland heißt, man kann dann sagen, auch in seinem Fach ein Simpel ist oder sein könne. Und so hat zum Beispiel Mommsen in einer Rektoratsrede 1877 beklagt, der Begriff der geistigen Bildung vergröbert sich zusehends und setzt sich in immer steigendem Maße dem Publikum in die Vorstellung um, dass es ankomme auf die Erwerbung praktisch nützlicher Fertigkeiten, auf die möglichst frühe Abrichtung zu irgendeinem sogenannten Berufe. Gleichwohl, die Entwicklung, ich schaue auf die Uhr und werde abschließen, die Entwicklung war, wie Sie alle wissen, nicht aufzuhalten. Es steht nunmehr zwei Begriffe der Moderne gegenüber. Diejenigen, den Geisteswissenschaften, die sagen, ja, wir müssen ja wissen, wann setzt die eigentliche Moderne ein. Und da kommt das, was uns ja noch so selbstgewiss ist, dass die Moderne mit Renaissance, Reformation, Ausbreitung in die überseeische Welt sich eröffnet, die wir nennen dann die Frühmoderne. Während für Naturwissenschaftler, Mediziner und in gewisser Weise bis zum heutigen Tag an Universitäten das Moderne ihre eigene Tätigkeit ist und das, was sie entwickeln. Was man daraus nun machen will im Zusammenhang unseres Seminars und welche Schlussfolgerungen Skira zieht, das weiß ich nun allerdings nicht. Vielen Dank. Ecco, la mia idea è che stamattina noi facciamo subito la discussione della prima relazione e poi facciamo una pausa in modo che poi possiamo presumibilmente intorno alle 11 avere la seconda relazione e avere tempo per una discussione anche per essa, intendendo che eventualmente poi naturalmente in questo seminario ogni discussione così comprende anche quelle precedenti, quindi c'è un discorso. Chi chiede la parola, prego, non esibite queste mascine. Name, grazie, sono Bertolino. Dunque, io volevo allacciarmi alla prima parte della relazione del professore. Quando si parlava del sapere scientifico in relazione alle istituzioni universitarie e ho notato che si è sfiorato un tema che forse meriterebbe, varrebbe la pena, e appunto è questo il senso della mia domanda, di precisare un pochino di più. E cioè è il bisogno enciclopedico, questo sogno enciclopedistico che parte da Diderot ma che aggiunge un enorme importante in Kant e nel dibattito generale, insomma fino ad arrivare a Hegel e all'enciclopedia delle scienze filosofiche. Appunto, quindi mi chiedevo come questo progetto, questa esigenza fortissima di un sapere filosofico che in qualche modo intervenga a ordinare e a anche così, a fare il punto della situazione sui progressi delle singole scienze, ecco, fino a che punto questo bisogno di sistematizzazione del sapere in modo organico, quindi in una sorta di concezione dialettica della scienza totale, per cui enciclopedia uguale filosofia, dove la filosofia comprende e abbraccia dentro di sé un'articolazione delle scienze che è un'articolazione dialettica, quindi non semplice aggregato di conoscenze, ma una visione totale come sviluppo, progresso appunto. Allora mi chiedevo come questo progetto si inserisce nella consapevolezza, nella concezione della modernità, appunto dell'epoca moderna. Grazie. Ist vielleicht besser, weil man dann die Frage, die ja nicht ganz einfach ist. Im Prinzip, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist ja der Anspruch der Philosophen seit schon viel älter, wird aber auch für die Wissenschaften und die Universitäten bedeutsam im 18. Jahrhundert und hinzu, ist der Anspruch, dass sie das Gesamte der Wissenschaften auf den Begriff bringen, erklären, in einem System die gesamte Natur, das gesamte Denken erfassen. Das kann man wie in der französischen Enzyklopädie versuchen, noch additiv oder wie die deutsche idealistische Philosophie es dann versucht, als System. Und wenn man das im System erklärt, wie das Fichte, wie das Hegel tut, auch schon Kant getan hat, erhebt man den Anspruch, dass man das Gesamte des menschlichen Wissens, Handelns, Verhaltens erklärt habe. Das ist sehr wichtig und bleibt ganz entscheidend für auch die Entstehung der Universität des 19. Jahrhunderts. Speziell in Berlin wird das ja umgesetzt. Dieser Anspruch bleibt bis zum heutigen Tage vielfach bei Philosophen bestehen. Aber Die anderen Wissenschaften, die nun entstehen, wie Naturwissenschaften, die sich verselbstständigen, die Medizin, bestreiten den Philosophen, dass sie ihnen das richtig erklären, dass sie ihnen sogar sie bekämen einen falschen Begriff der Wissenschaft. Beide erheben aber als Wissenschaften und als Wissenschaftler den Anspruch, dass sie das Moderne sozusagen verkörpern, den neuesten Stand der Wissenschaft, wie man ja so sagt, hätten. Wenn ich sagte, dass so ab 1830 man keine, das ist ja auffallend, in der Philosophie keine Systeme mehr entwickelt, das geht nach Hegel nicht mehr, ist das Ausdruck dessen, dass man bescheidener geworden ist, auch auf philosophischer Seite den Anspruch abgibt. Nun kommen neue Wissenschaften, die die Gesamtsinnstiftung geben. Das kann vorübergehen, das ist auch einmal die Geschichte, die von sich behauptet, dass sie alles wirklich erklären könne. Oder die Psychologie, die das dann teilweise eben viel später war. Es gibt im Grunde durch die Entwicklung selbst nicht mehr die Möglichkeit, dass man die Wissenschaften gleichsam in einem System hat. Man hat sie nur zusammen in einer Universität, in einer Institution. Und so ist es ja bis zum heutigen Tage. Und das ist auch mit, das ist meine Meinung, ein Grund dafür, dass sich Universitäten erhalten haben und nicht Fachschulen, die es ja auch gibt. Sondern weil man die Kommunikation, wie man das nennt, das Gespräch schon sucht und die Anregung sucht. Ja, das würde ich. Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage beantwortet habe, aber es ist sehr schwer und ich darf vielleicht eins noch bei dieser Gelegenheit hinzufügen. Die Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts und auch die Universitätsgeschichte ist vielfach noch unerforscht oder zumindest ungenügend bekannt. Es ist noch sehr viel da zu machen. Die Wissenschaft einzelner Wissenschaften kennen wir gut, aber den Zusammenhang doch noch zu schlecht. Grazie. Herr Mulak. Ich habe zunächst eine allgemeine Frage. Sie haben uns die beiden Vorstellungen vom Beginn der Neuzeit vorgeführt, die nacheinander im 19. Jahrhundert entwickelt worden sind. Einmal in den Geisteswissenschaften die Zeit um 1500, Reformation, Beginn der Überseeischen Kolonisation, Humanismus, Buchdruck und so weiter. Zum anderen die Vorstellung, dass eigentlich die eigene wissenschaftliche Tätigkeit der Gegenwart den Beginn der Neuzeit markiere. Und rein strukturell gesehen fühle ich mich da sehr erinnert an das Selbstverständnis der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die eigentlich zu einer ganz analogen Periodisierung gekommen ist, die ebenfalls zunächst gesagt hat, also erste Anfänge haben wir in der Zeit des Humanismus, in der Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften, in der Zeit der Renaissance der Künste. Aber das war alles wird übertroffen durch die Gegenwart, die auch begriffen wird als Aufstieg der Wissenschaften, in der Folge der Begründung der empirischen Naturwissenschaften. Das scheint ja ganz evident zu sein. Mich würde interessieren, inwieweit man sich darüber im 19. Jahrhundert Rechenschaft ablegt, inwieweit man bereit ist, insoweit das 18. Jahrhundert als Zeit und Vorläufer gelten zu lassen oder inwieweit man das vergessen hat. Dann eine zweite eher Zusatzbemerkung. Sie haben sehr stark und sehr einleuchtend betont, die exponierte Stellung der Reformation, die exponierte Stellung, die der Reformation für den Beginn der Neuzeit zuerkannt wird. Wenn ich an die Geschichtsschreibung denke, gilt das vorab für diejenigen Historiker, die sich mit deutscher Nationalgeschichte beschäftigen. Sie haben ja auch diese Entdeckung der Reformation in Zusammenhang gebracht mit dem Bedürfnis, die eigene Deutschheit zu entdecken, das deutsche Wesen zu ergründen in seinen Anfängen. Dort, wo man Weltgeschichte betreibt, wo man europäische Geschichte betreibt, tritt das doch neben anderen Gesichtspunkten zurück. Also Ranke etwa, um auf ihn zurückzukommen, der die Anfänge des europäischen Staatensystems ergründet, kennt natürlich die Renaissance als politisches Phänomen und lässt mit der politischen Renaissance, mit dem politischen System der Renaissance, die moderne Entwicklung Europas beginnen. Also es hängt da vielleicht doch auch von der Perspektive ab, wie man die einzelnen Faktoren gewichtet. Ja, bei dem Zweiten ist gar keine Frage, dass das Zweite so ist. Zu Ihrer Frage, das 18. Jahrhundert, dass man das so einschätzt, das ist ja in der Tat genau das Gleiche, die Aufklärer beanspruchen, das Moderne zu sein. Das spielt merkwürdigerweise, das heißt, das ist gar nicht so merkwürdig, glaube ich, keine Rolle. Der Siegeszug, der evidente Erfolg naturwissenschaftlicher Forschung, technischer Fähigkeiten, auch medizinischer Fortschritte, ist so übergroß, dass man sagt, das ist so viel mehr qualitativ was anderes, das gab's nicht. Wir sind das Jahrhundert der Wissenschaft. Die Aufklärer haben das immer postuliert, das 19. Jahrhundert realisiert ist. Und das ist ja in der Tat etwas ganz Neues und bestimmt ja unser modernes Weltbild, wo dass man leicht sich bewegt, all die das braucht man ja gar nicht erst in Erinnerung zu rufen, das hat sich wirklich grundlegend etwas gewandelt. Und daher haben, natürlich habe ich hier auch die Naturwissenschaftler selbst, die Mediziner im Blick, die hat das gar nicht mehr interessiert. Auch die Geschichte war denen völlig uninteressant. Ja, man beschimpft sich gegenseitig in den Fakultäten, solange man da Dreitsch spricht von seinen naturwissenschaftlichen Kollegen als Mistfahrern und Apothekern. Ja, das sind depperte Kerle, nicht wahr? Und das ist nichts. Und die sagen, naja, schön Geister. Ja, Kursus noch ancora nel in questo secolo, insomma, pochi sì. anni fa, rifiutò di essere chiamato alla Hochschule di Berlino perché non poteva tollerare di chiamare e di salutare il collega per i corridoi qualcuno che si occupasse di agraria. Sì. Sì. Questo arriva fino a 30 anni fa, sì. 50 anni fa. Benissimo, chi ancora vuole intervenire? Intervea? Stolberg, ich wollte da doch nochmal nachhaken, es hat mich etwas überrascht, auch diese Dichotomie des modernen Begriffs zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft. Zum einen, bei mir sehr vertraut ist, der Rückbezug auf Wissenschaftler, Modellwissenschaftler früherer Jahrhunderte, das war speziell in der Medizin Newton überraschenderweise, das war dann hier in Italien, soweit ich weiß, Galileo, der ständig also über den ganzen Kongressen thronte sozusagen in den 30er, 40er Jahren. Das zweite in dem Zusammenhang auch gerade in der Medizin, die Etablierung einer Medizingeschichte. Die Frage also, ob es nicht doch eher eine parallele Entwicklung gibt, nämlich das Selbstbewusstsein, die Krönung einer Entwicklung darzustellen, das gleichzeitig dazu führt, sich auch der Vergangenheit zuzuwenden. Sowohl in den Geisteswissenschaften als auch in den Naturwissenschaften. Ja, ich darf mein Argument etwas zuspitzen. Natürlich stimmt das, dass man vor allen Dingen im späten 19. Jahrhundert beginnt mit auch der Einrichtung von Lehrstühlen oder Lehrkanzeln für Geschichte der Medizin. Das beginnt, wissen Sie vielleicht genau, ich glaube aber erst nach 1880 oder 1890. Ah ja, also hier früher. Das hat man dann aber, ja, wie bis zum heutigen Tag, als eine gewisse, wie soll ich sagen, ein Luxus, als ein schönes Feigenblatt, als eine schöne Zier, weil man auch nachweist, dass man, oder zeigt, dass man ja auch geistig lebhaft ist, gebildet ist. Der Verweis auf Galileo oder auf Newton ist insofern wichtig, als man sagt, ja, das sind Vorläufer, aber... Sehen Sie, mein Argument ist ja, was sagt man, das eigentlich Moderne. Man sagt doch in diesem Zusammenhang dann zwar nicht Newton, mit Newton beginnt die moderne Medizin beispielsweise, sondern er ist ein Vorläufer. Und das ist ja doch, so meine ich den Unterschied. In den Zitaten, die ich brachte, war Luther der moderne Mensch. Schlechthin, sozusagen. Da fängt das an, das wurde nur ausgebildet. Ein solches Denken ist einem naturwissenschaftlichen oder technisch denk- oder handelnden Menschen ja gar nicht möglich. Ich war der Zahnarzt, der kommt, wo nebendran einer steht und das den Motor treibt auf dem Fahrrad, das lässt man sich nicht mehr gefallen. Man geht zu dem mit dem modernsten Gerät. Und das ist das, was ich, diesen Unterschied, den ich aufmerksam machen wollte. Sie haben sicherlich recht, dass die Entwicklung, und hier muss ich einfach gestehen, ich sehe das, ich bin noch nicht kundig genug, stärker parallel verläuft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, als es vielleicht in meinen Ausführungen zum Ausdruck kommt. Zumindest ist auch hier, und deswegen habe ich die Zeit nach 1870 weggelassen, eine deutliche Annäherung wieder zu verspüren. Es wird auch stärker wieder die Geisteswissenschaften, Dilthey setzt das ja als Programm, den Naturwissenschaften gegenübergesetzt und man fügt die Universitäten besser zusammen und man lernt, dass man nebeneinander stehen muss. Aber in der Zeit zwischen 1830 und 1870 driftet das sichtbar auseinander, was man rein äußerlich ja auch erkennen kann, dass die philosophische Fakultät, also wenn man Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammen sieht, auseinanderdrängt und ja auch auseinanderdrängen muss. Wobei, ich darf das nur vielleicht noch anfügen, vielerorts ist in Deutschland, dass bis in fast unsere Tage möglich war, dass Geistes- und Naturwissenschaftler in der gleichen Fakultät zusammensaßen. Also in Marburg bis nach dem Krieg, Köln. Ja, ich warte. Bitte. Prego, noch interventi. Pausa. No, vorrei io dire due cose, non posso esimermi da dire due cose, nel senso che appunto volevo tranquillizzare Hammerstein sul fatto che questo contributo sulla scienza è, nella visione che ho io di questo seminario, assolutamente fondamentale, questo potete capire perché, ma insomma io credo effettivamente che intorno al problema della scienza si sia intrecciato un po' tutto quel complesso di questioni che ho cercato anche di delineare confusamente nella introduzione, nel senso che si è visto benissimo come la pretesa di modernità che caratterizza la Neuzeit, proprio anche nelle dispute, nelle polemiche famose, antiche, moderne, eccetera, è tutta basata sul grande progresso delle scienze, delle tecniche e poi anche delle arti. E quindi il concetto stesso, insomma, di moderno, così come si viene configurando nell'opinione comune, nell'opinione diffusa, ad opera però di esperti durante il 6 e il 700, ha, secondo me, pesantemente a che fare, in maniera decisiva a che fare, proprio con il concetto di moderno da un punto di vista, se vogliamo, filosofico, più che pratico, ma poi sappiamo benissimo come il 6 e il 700 siano stati davvero i secoli della scienza, per quel che riguarda soprattutto le scienze fisiche e poi in parte la scienza medica già nel 700, la biologia. D'altra parte però non c'è niente da fare, se c'è un tema, un chiodo a cui appendere, a cui attaccare la modernizzazione ottocentesca, se c'è un minimo comune denominatore a cui riportare gli aspetti di modernizzazione dell'Ottocento, è di nuovo la scienza sia nella sua funzione ideologica, cioè nell'importanza che gli si attribuiva, le si attribuiva, e sia nella sua pratica applicazione e quindi anche nella sua pratica produzione. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il problema della scienza è centralissimo per capire il modo concreto in cui il moderno si sviluppa nell'età moderna. Ecco. E allora bisognerà, secondo me, anche tornarci sopra. In ogni modo la reazione di Hammerstein è stata molto lucida su questo punto e ci ha portato senz'altro dei grossi contributi. Ecco, io mi permetterei di fare alcune brevissime osservazioni che dipendono dal fatto che io tendo a considerare, il mio insomma intento sarebbe quello di riuscire addirittura a considerare, a valutare la scienza e nello specifico la Deutsche Wissenschaft come categoria, perché esiste la Deutsche Wissenschaft come categoria per tutto il secolo che va dalla fine del Settecento alla fine dell'Ottocento e oltre. Quindi è qualche cosa di più della scienza tout court. Considerarla addirittura come qualche cosa che ha una sua qualità, io direi in termini di storia costituzionale. Però questa è d'altra parte la mia tesi, se non voglio soffermarmi su questo. In questo senso però vorrei precisare sottolineare che secondo me questa Deutsche Wissenschaft appunto non è solo Naturwissenschaft e non è neanche preminentemente Naturwissenschaft nella Germania dell'Ottocento. Appunto, si diceva adesso, le scienze naturali sono a lungo fino alla fine dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, fino alla Kaiser Wilhelm Gesellschaft, fondamentalmente considerate nell'opinione comune scienze di seconda categoria, eccetera. Certo, sono tecniche, sono molto utili per l'industria e così via, però certamente nella loro funzione non solo ideologica, ma come dicevo prima anche costituzionale, occupano un ruolo di secondo piano. Mentre, secondo quello che ho visto io, alle scienze non naturali, che partono dalla filosofia, passano per la storia, passano soprattutto per l'antichistica, arrivano alla filologia, ma hanno a che fare anche con il diritto, con l'economia, e appunto con le scienze sociali che si sviluppano a partire dal 70, a tutto questo straordinario apparato della facoltà di filosofia, insomma, ma poi non solo perché anche la natura è stata parola, no, ho sbagliato, a tutto questo straordinario apparato non naturalistico, viene attribuito in primissimo piano il carattere di scienza. Cioè, quando i nostri ideologhi, quando Mommsen o quando Burckhardt o quando questi o quando Harnack o quando lo stesso, tutto sommato, Helmholtz, eccetera, parlano di Deutsche Wissenschaft, pensano molto di più al grande apparato non naturalistico che all'apparato naturalistico, secondo quello che capisco io. Quindi è una cosa complessa, credo che dovrò dire questo. Seconda cosa, al professor Arnstein, che naturalmente è il più grande esperto che c'è su questo argomento di cui stiamo parlando, quindi non è certo una critica, è solo un'ovvia considerazione. Nella valutazione, e comunque è anche una domanda che gli faccio, insomma, eventualmente, nella valutazione che l'Ottocento fa, che l'Ottocento tedesco fa, della scienza nella Neuzeit, nella frühe Neuzeit, certo il ruolo di Lutero è assolutamente dominante, non bisogna però dimenticare che in Germania, a differenza che in tutti gli altri paesi europei, il fenomeno, il problema dell'università e dell'organizzazione degli studi universitari viene affrontato in termini estremamente moderni e estremamente anticipatori, a partire dalla fine del Seicento con la creazione dell'Università di Halle, e poi, a metà del Settecento, con la creazione di Göttingen. Halle e Göttingen, dal punto di vista della struttura organizzativa della ricerca, quindi non solo soprattutto Göttingen naturalmente, alta formazione, ma con Göttingen già anche ricerca, sono sicuramente dei modelli straordinari e delle eccezioni nel quadro delle istituzioni universitarie europee del 6 e del 700. In modo particolare, bisogna anche sottolineare che sono istituzioni statali. E questo vuol dire molto, no? Ecco, quindi mi chiedevo, naturalmente l'Università di Berlino rappresenta rispetto a questo un nuovo trend, ma è un trend che si sviluppa da un fortissimo albero che già c'è, no? Ecco, questo volevo dire. Nello stesso tempo però bisogna sottolineare che questa scienza tedesca nel Settecento, ancora più nel Seicento, quindi il sistema di università, aveva altri destinatari di quelli che sono i destinatari invece che ha che vuole avere l'Università di Berlino. Cioè, in due parole, la scienza settecentesca mira a formare impiegati, tecnici di alto livello, i miei cameralisti per esempio, però molto importanti. L'università ottocentesca invece non mira più a formare tecnici e impiegati, ma Bürger, gebildete Bürger, cittadini istruiti, no? E quindi questo qui è estremamente importante per quei riflessi politici, politico-costituzionali, storico-costituzionali che dicevo prima. Ecco. E basta, chiedo scusa per questo, ma mi sembrava che fosse importante per anche ribadire, insomma, per difendere una mia scelta di lavoro, insomma, quantomeno. Ich kann nur zustimmen. Ich darf sogar sagen, dass ich solche Passagen in meinem Referat aus Zeitgründen gestrichen habe. Und nur auch nochmal bestätigen, natürlich ist Berlin ohne Halle und Göttingen nicht denkbar. Da ist das vorgeformt. Aber zweierlei noch, was das Moderne betrifft. Die Jurisprudenz macht bis 1860 nur das, was sie schon im 18. Jahrhundert gemacht hat. Die entwickelt weiter, auch Savigny, was bei Eichhorn, bei Hugo, in Göttingen schon da. Da ist keine Entwicklung der Wissenschaft wie in den Philologien, verglichen mit den deren Realwissenschaften. Sie müssen das immer in Realwissenschaften und Historie, würde ich sagen. Aber die Jurisprudenz bleibt im Wesentlichen. Das sieht man ja auch daran, dass es in Deutschland erst ab 1870 zu Gesetzeskodifikationen einer modernen Jurisprudenz kommt. Vorher hat man das nicht, sondern es ist eine historisch arbeitende Jurisprudenz, die natürlich viel verfeinert ist. Genauso ist es in der Theologie. Die neuen Ansätze der liberalen Theologie sind viel später. Und das ist, wenn ich also immer unter dem Gesichtspunkt der Moderne, ein anderer Begriff, als ihn das 18. Jahrhundert hat, da würde ich sagen, sind doch für meinen Geschmack Unterschiede. Und ich würde gar nicht bestreiten, dass die Ansätze im 18. Jahrhundert ganz zentral sind. Was Berlin dann nur macht, sind das die neuen Erfahrungen der politischen veränderten Welt, auch des Bürgerlichen mit eingehen.